Der Bischof ist gegangen, begleitet von Don Juan. Miranda ist einen Augenblick allein. Eine Geste verrät, dass ihr nicht wohl ist. Was ist denn mit diesem Buch geschehen? Wieso? Was ist denn? Hast du es weggeworfen? Nein, nein, was ist das eigentlich? Da fragst du, ob es gedruckt wird. Das ist es doch. El burlador de Sevilla y convidado de Piedra. Ja, dann hat er es uns geschenkt. Und warum hast du es weggeworfen? Bitte. Oh, ist es Zeit zum Essen? Bist du zornig gewesen? Nein, so, nein. Du bist mir unrecht, Juan. Ja, sicher, meine Liebe, sicher. Musst du mich wirklich einen Augenblick hinlegen? Nimmst du Wein? Nein, danke. Wieso nicht? Das war mir wieder so schwindelig, ich glaube, wir bekommen ein Kind. Ein Kind. Der Diener ist wieder erschienen. Wir sind soweit. Der Diener geht. Ich muss jetzt nicht behaupten, dass es dich freut, Juan. Aber es wird mich glücklich machen, wenn ich eines Tages sehe, dass es dich wirklich freut. Der Diener kommt mit einem silbernen Tablett und serviert die Vorspeise. Artischocken scheint es. Danke. Zierlich beginnen sie zu speisen. Danke. Mahlzeit. Weiter, glaube ich, ist nichts mehr zu sagen. Das ist der Anfang einer Familie, das Ende eines Don Juan. Also Vorhang.